Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich denke, wir kennen uns jetzt schon so lange, dass wir uns jetzt endlich mal an die wirklich wichtigen Dinge heranwagen können. Die ganzen Sendungen vorher, das war praktisch nur ein Vorgeplänkel. Worüber wir uns wirklich mal kümmern müssen, sind die Ränder der wissenschaftlichen Forschung. Und zu diesem Rand der wissenschaftlichen Forschung gehören Raum und Zeit. Sie merken schon, wo es hinausgehen wird. Wir werden uns über die Relativitätstheorie unterhalten und im Zentrum der Relativitätstheorie steht der Begriff der Gleichzeitigkeit. Was ist Gleichzeitigkeit? Wann passieren Dinge gleichzeitig? Naja, werden Sie sagen, was soll das schon sein? Ne? Dinge passieren gleichzeitig, wenn sie zur gleichen Zeit passieren. Nur, was ist gleiche Zeit? Bedeutet das, zwei Ereignisse passieren direkt nebeneinander, sodass ich sofort erfahre darüber, was passiert ist? Aber wann ist sofort sofort? Merken Sie, es wird glitschig, es wird seifig. Man muss aufpassen, dass ich hier nicht ausrutsche. Wo will der Mann hin? Nun, ich will darauf hinaus, dass Zeit etwas ist, was fließt. Zeit fließt. Es kommt einfach nicht vor, dass keine Zeit vergeht. Hört sich gut an, ne? Es kommt einfach nicht vor, dass keine Zeit vergeht. Das heißt, was ist eigentlich ein Zeitpunkt? Was ist sofort? Und wann passieren Dinge praktisch zu einem Zeitpunkt gleichmäßig? Jetzt werden Sie sagen, also jetzt fängt er an und hebt ab. Ja? Nee. Die Gleichzeitigkeit ist der Begriff schlechthin, der in der Physik von grundsätzlicher Bedeutung ist und der Einstein letztlich zur Relativitätstheorie gebracht hat. 1905 in seiner ursprünglichen und ersten Arbeit zur Relativitätstheorie bemerkte Einstein am Anfang, direkt am Anfang, und man erwartet ja eigentlich bei der Relativitätstheorie mathematische Gleichungen, Tensoren und so weiter. Nein, er bemerkte am Anfang, dass im Grunde genommen alle Bemerkungen, die wir machen zu Dingen, die in der Zeit ablaufen, sich dabei immer um Gleichzeitigkeiten handelt. Einstein stellte fest, dass wir eigentlich nur dann von Dingen reden können, wenn wir irgendetwas haben können, womit wir es vergleichen können. Wir brauchen einen Vergleich und dieser Vergleich ist natürlich immer eine Uhr. Ja? So, Sie sind immer noch nicht dabei, merken Sie es, denn Sie werden diese Probleme, mit denen Einstein zu tun hatte, eigentlich in Ihrem normalen Alltag überhaupt noch nie erfahren haben, denn Ihre Geschwindigkeiten sind zu klein. Einstein stellte erstmal fest, was ist Gleichzeitigkeit? Also, und die Relativitätstheorie ist wie kaum eine andere Theorie eine Eisenbahnertheorie, denn es gibt fast nur Modelle mit Zügen. Sie stehen in einem Bahndamm. Der Zug kommt an, na, links, Lok fährt ein. In dem Moment, wo die Lokomotive steht, springt ihre Uhr bumm, auf 7 Uhr. Sie sagen, der Zug ist angekommen um 7 Uhr genau. So weit, so gut. Das ist ganz einfach. Was aber passiert zum Beispiel, wenn Sie wieder am Bahndamm stehen, also wieder am Bahndamm, Zug kommt, an der Lokomotive schlägt ein Blitz ein, am Ende schlägt ein Blitz ein, gleichzeitig scheinbar. Ja. Das System bewegt sich an Ihnen vorbei, Sie stehen genau in der Mitte und zur gleichen Zeit schlagen Blitze in den Zug ein. Einmal an die Lokomotive, einmal ans Ende des Zuges. Woher wissen Sie, ob das gleichzeitig passiert ist? Gleichzeitigkeit hat für uns die Bedeutung verloren, weil wir in einer Welt leben, die von Gleichzeitigkeit nur so ja, umschwebt ist. Denn wir sind so langsam, dass wir nichts davon merken, wie schnell eigentlich Signale sich im Universum übertragen können. Das heißt, in unserer Welt ist das Signal vom Blitz vorne und das Signal vom Blitz hinten so schnell bei uns, dass wir gar nicht mitbekämen, wenn es irgendeine Art von Zeitverzögerung gibt. In der Newtonschen Welt, Sie wissen, Isaac Newton, das war der Mann mit den Äpfeln damals, der hatte ja in seiner Welt, gab es eine Uhrensynchronisation überall gleichmäßig. Alle Uhren im Universum waren gleich. Warum? Weil es in der Newtonschen Mechanik gibt es eine universelle Zeit. Die Zeit im Universum ist überall gleich. Das heißt, eine Uhr am einen Ende der Milchstraße und eine Uhr am anderen Ende der Milchstraße würden immer synchron gehen können. Ich könnte sie synchronisieren. Wie kann ich das machen? Ich brauche eine Signalgeschwindigkeit, die unendlich groß ist. Die würde sich im Universum überall gleichmäßig ausbreiten. Die würden sich nicht gleichmäßig ausbreiten. Das ist der Punkt. Sie wären nämlich immer da. So, und jetzt kommen wir langsam an die Relativitätstheorie. Gleichzeitigkeit hat ein Riesenproblem, wenn man in die Nähe der Geschwindigkeit kommt, mit der sich Signale tatsächlich im Universum übertragen können. Das geht nämlich nicht mit unendlicher Geschwindigkeit. Ich muss das mal sagen an der Stelle. Also ich bin immer stinksauer, wenn ich also eine Science-Fiction-Geschichte irgendwo sehe, das Raumschiff ist am Ende der Galaxis, ja, und sie haben irgendwie, sind in irgendwelchen Schwierigkeiten, und sie, dann heißt es dann, verbinden Sie mich doch mal mit der Zentrale am anderen Ende der Milchstraße. Das sind 100.000 Lichtjahre entfernt. Und, was macht die? Klack, ist die Zentrale am Bildschirm. Das geht nicht, tut mir leid. Licht braucht, alle elektromagnetischen Wellen brauchen, alles im Universum, also das muss mal ganz klar ist, kann sich höchstens mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das heißt, wenn die am einen Ende der Milchstraße sind und sie wollen mit der Zentrale am anderen Ende der Milchstraße verbunden werden, dann haben die gefälligst 100.000 Jahre zu warten. Ist das jetzt soweit klar? Gut. Also, das ist das Wichtigste der Relativitätstheorie, dass man fast nichts gleichzeitig tatsächlich erkennen kann, denn man braucht die Information vom einen Ende oder vom anderen Ende. Und die Informationen kommen nicht schlagartig über mich wie die Erkenntnis, sondern die brauchen eine Weile. Das heißt, man muss die Lichtlauflänge, die Zeit, die das Licht braucht, um von dem Ding oder von dem Prozess bis zu mir, damit ich die Information bekomme, ach, das ist passiert, diese Lichtlauflänge muss ich mit berücksichtigen. Und das verändert die gesamte Physik und das verändert sogar die Gleichzeitigkeit. Ja, jetzt gucken wir uns mal diesen Zug an. Ja? Also die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Systemen die gleiche. Das hatte ich noch vergessen. Das ist überhaupt so eine Geschichte. Da könnten wir übrigens bei Gelegenheit mal eine Sendung drüber machen. Michelson-Morley-Experiment. Schreibt das mal jemand auf, das sollen wir mal machen. Die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Systemen die gleiche. In allen. Also nicht die gleiche, dieselbe. So. Das bedeutet, wenn ich also jetzt Gleichzeitigkeit im einsteinschen Sinne benutzen will oder überhaupt nur fassen will, dann brauche ich zwischen zwei Ereignissen, brauche ich genau in der Mitte einen Beobachter. Und für den passieren die Ereignisse genau dann gleichzeitig, wenn die Signale von den beiden Ereignissen bei ihm gleichzeitig ankommen. Ja? Der ist genau in der Mitte und auf die Art und Weise kann ich also zum Beispiel ruhende Uhren synchronisieren. Ja? Ich habe hier eine Uhr, ich habe da eine Uhr und wenn die eine Piep macht und die andere Piep macht und es kommt gleichzeitig bei dem Beobachter an, dann ist das gleichzeitig. Das Problem aber ist, was ist, wenn die Uhren sich bewegen? Nehmen wir wieder den Zug mit den beiden Blitzen, nicht? So, Blitz, Blitz, Knall, ich von außen stelle fest, Blitz kommt bei mir an, gleichzeitig, prima. Jetzt bin ich der Schaffner. Der Schaffner bewegt sich ja mit dem Zug mit. Und zwar bewegt er sich auf den Blitz in der Lok zu, entfernt sich aber von dem Blitz am Zugende. Für den Schaffner, also nehmen wir mal an, der wüsste jetzt, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Systemen gleich ist. Für den Schaffner schlägt der Blitz vorne früher ein als der Blitz hinten. Und dann sind die Uhren nicht mehr synchron, weil der Blitz kommt früher bei ihm an, das Signal von vorne kommt früher bei ihm an als das Signal von hinten. Für den Schaffner also sind die Uhren nicht synchron. Das geht also nicht gleichzeitig. Für mich sind sie aber gleichzeitig. Hey, wer hat recht? Beide. Tja, das liegt daran, weil beide sich in einem besonderen, in einem Bezugssystem. Das hat jetzt nichts mit Bezügen zu tun, obwohl ja Deutschland das Land der Bezüge sein soll. Nein, das Bezugssystem ist ein Beziehungssystem, nämlich das System, zu dem ich eine physikalische Beziehung habe. In dem Fall stehe ich hier und der Schaffner fährt. Der Schaffner hat also ein bewegtes Bezugssystem, gleichmäßig bewegt. Und ich stehe da, habe ein Bezugssystem, was sich zunächst einmal in erster Näherung nicht bewegt. Diese Bezugssysteme nennt man Inertialsysteme, die also nicht beschleunigt werden, sondern sich entweder mit der Geschwindigkeit 0 oder mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegen. Die Relativitätstheorie macht da keinen Unterschied. Man könnte jetzt auch zum Beispiel zwei Raumschiffe nehmen, ja, könnte die aufeinander zufliegen lassen. Man könnte immer sagen, der eine könnte sagen, ja, ich bin doch in Ruhe, der andere bewegt sich doch. Genauso könnte der andere das sagen. Das heißt, die Begriffe der Gleichzeitigkeit, die sind bezugsabhängig, bezugssystemabhängig. Der Schaffner hat genauso recht wie ich. Und es wird noch schlimmer. Nehmen wir an, von da kommt ein Autofahrer. Ja? Für den Autofahrer, der sich also auf den Zug zubewegt, der bewegt sich auf den Blitzeinschlag am Ende des Zuges zu. Das heißt, was der sieht, ist, dass der Blitz am Ende des Zuges früher einschlägt als in der Lok. So, jetzt haben Sie drei Bezugssysteme und Sie haben drei unterschiedliche Aussagen über den gleichen Vorgang. Das ist das Problem, was sich dadurch ergibt, dass sich die Informationen in diesem Universum von einem Punkt zum anderen mit endlicher Geschwindigkeit ausbreiten. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Wir werden in nächster Zeit sicherlich noch ein paar Sendungen machen über die Relativitätstheorie. Aber der Grund der ganzen Probleme, die der, wie soll ich mal sagen, der Otto-Normalverbraucher mit der Relativitätstheorie und ich muss leider sagen, auch der Physiker immer mit der Relativitätstheorie hat, ist eben diese Endlichkeit der Informationsübertragung. Ja? Sind Sie noch da? Also, ich weiß, das ist nicht einfach, aber die Endlichkeit der Informationsübertragung ist das A und das O der Relativitätstheorie. Sie ist auch noch nirgendwo, wie soll ich sagen, da ist kein Widerspruch da. Wir können die Relativitätstheorie heute bei vielen, vielen Experimenten unglaublich genau nachmessen. Ja? Und dabei zeigt sich immer wieder, die Lichtgeschwindigkeit ist überall dieselbe in allen Systemen und die Effekte, die sich daraus ergeben, aus der Verschiedenartigkeit der Bezugssysteme mit den verschiedenen eigenen Zeiten, das hat sich völlig bestätigt. Völlig. Ich weiß, das macht Riesenprobleme. Also wenn man dann anfängt, was für den einen gleichzeitig ist, das ist für den anderen nicht gleichzeitig. Bei dem einen passiert das eine, was für den anderen vorher passiert, für den anderen nachher. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, als könnte man dann doch irgendwie so eine Zeitmaschine konstruieren. Denn die Begriffe Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, die werden ja bei diesen ganzen Bezugssystemen, also bitte, ja, also mir fehlen schier die Worte. Und ich versuche das ja immer wieder in Vorträgen dann auch irgendwie klar zu machen. Und ich muss auch sagen, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Denn wenn die Lichtgeschwindigkeit eine endliche Geschwindigkeit ist, und das ist sie, das wissen wir, ja, dann laufen wir alle mit einem Trichter herum. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wenn ein Hund am Auge operiert wird und damit er sich nicht reibt, kriegt er also so einen Trichter an den Kopf gesetzt. Ne, damit er sich also nicht mit der Pfote... Wir laufen auch mit so einem Trichter rum, nämlich mit dem Lichtgeschwindigkeitstrichter. Ja, diesen Trichter haben wir immer um uns rum. Nämlich von uns geht ein Trichter nach vorne los, dass unser Sein und unsere Signale sich in die Umgebung nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Aber genauso hat jedes Ding eigentlich seinen Lichtgeschwindigkeitstrichter, weil alles, was wir erfahren können, sich immer nur mit Lichtgeschwindigkeit sich zu uns bewegt. Auf die Art und Weise merkt man eben, dass das mit der Zukunft und der Vergangenheit und der Gegenwart dann doch wieder stimmt. Denn es gibt keine Ursache, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Wollte man in die Vergangenheit reisen, müsste man sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Das kann man aber nicht. Es gibt keinen einzigen, und merken Sie, ich werde zum Prediger an der Stelle, aber ich kriege so viele Briefe und Fragen darüber. Es gibt keine einzige, nicht einen einzigen Hinweis darüber, dass es irgendwelche Überlichtgeschwindigkeiten gibt. Die Lichtgeschwindigkeit ist die maximale Informationstransportgeschwindigkeit in diesem Universum. Soll ich es nochmal sagen? Nee. Also, das heißt, alles, was irgendwo im Universum passiert, kann sich höchstens mit Lichtgeschwindigkeit in unseren Ereignistrichter hineinarbeiten. Das heißt, was immer auch passiert, es braucht seine Zeit. Ja? Und so ist auch mit der Gleichzeitigkeit. Wir erfahren eben von Dingen erst dann, wenn wir etwas davon erfahren. Tja, es war nicht einfach heute, ne? Aber man muss ab und zu auch mal über diese Dinge reden, die am Rande der Forschung sind. Und Gleichzeitigkeit ist der Rand der Forschung. Einen noch. Endlich weiß man, was Zeit ist. So sehr man auch trödelt. Es wird nicht früher.